خيرا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، كنا قد وصلنا بارك الله فيكم إلى الحديث رقم 71. آخر مرة كنا قد تكلمنا في رياض الصالحين عن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن معادن الناس فقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وعن أكرم الناس. واليوم إن شاء الله سنتابع بارك الله فيكم في الحديث رقم 71. بارك الله فيكم. في هذا das letzte Mal, das wird vor zwei Wochen, haben wir über At-Taqwa gesprochen und von Riyad al-Salihin. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter إن شاء الله mit Hadith Nummer 71. Das letzte Hadith war bei mir natürlich 71, bei euch ist 70. Die Übersetzung, die auf Deutsch ist, ist mit 69 notiert. Bei mir ist 70 und bei euch 71. Bei euch 70, bei mir 71. Es gibt ein Hadith-Unterschied. Auf jeden Fall, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, machen wir weiter, bei Ihnen Ta'ala. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. An Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal: Inna dunya حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. هذا الحديث بارك الله فيكم في هذا الباب، في باب التقوى، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أما أن الدنيا ثم الدنيا قيل من الدنو والدناءة، من الدنو والدناءة. الدنو لأنها تنتهي بسرعة، لأنها تنتهي بسرعة، والدناءة من لأنه لا قيمة لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون فيها إلا عالما ومتعلما وذكر الله وما والاه. يعني كل شيء في هذه الدنيا ما ينفع إلا عالم متعلم وذكر الله وما والاه. الدنيا حلوة في المذاق، يعني إذا الإنسان ذاق هذه الدنيا حلوة. ويقصد هنا بالدنيا كل الأمور التي فيها شيء من التمتع والتلذذ فيها، فهي حلوة المذاق. وخضرة، الخضر، الأمر الخضر هو الأمر الطري، الأمر الحلو الذي إذا رآه الإنسان أحبه. فاشترك في الدنيا أمران: الأمر الأول أنها حلوة في المذاق، والأمر الثاني أنها جميلة في المرأة، جميلة في النظر. فإذا كان الأمر حلو وكان جميل تطلبه النفس مباشرة، ولذلك الدنيا حلوة خضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيغتر الإنسان بها وينهمك فيها ويجعل هذه الدنيا أكبر همه. ولكن هذه الدنيا نحن مستخلفون فيها، استخلفنا الله سبحانه وتعالى ويرانا سبحانه وتعالى وينظر إلى عملنا في هذه الدنيا. فاتقوا الدنيا أي قوموا بما أمركم به الله سبحانه وتعالى واتركوا ما نهاكم عنه سبحانه. ولا تغرنكم الدنيا، ولا يغرنكم شكل هذه الدنيا أو مرأة هذه الدنيا وطعم هذه الدنيا، كما قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني ما يغركم الشيطان في هذه الدنيا. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا النساء أي احذروهن. وهذا يشمل الحذر من كيد المرأة مع زوجها، ويشمل أيضا الحذر من النساء وفتنتهن. ولكن انتبه هنا، لا يعني أنه ما في فتنة أيضا للرجال بالنسبة للنساء، أيضا الرجال عندهم فتنة، ولكن فتنة النساء أعظم، لأن المرأة فيها الحلاوة، حلاوة المذاق، وفيها كذلك خضرة العين، يعني فيها كذلك بارك الله فيكم حلاوة المرأة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فافتذنوا في النساء فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. ولذلك نجد اليوم بارك الله فيكم هذه الحملة على المرأة المسلمة لكي تخلع حجابها ولكي تترك دينها. لذلك نرى في هذا الزمان هذا التركيز على المرأة من كل الجوانب، لأن المرأة مهمة جدا بارك الله فيكم. وأصبحت المرأة في بعض البلاد مجرد دمية أو مجرد شكل، فكلما تعرت كانت بالنسبة لهم أجمل. أما نحن المرأة المسلمة كلما احتجبت وكلما تسترت وكلما التزمت بحجابها كلما ازدادت جمالا وازدادت تقوى وازدادت بعدا عن فتنة الرجال وعن الفتن. فذلك نجد كيف أعداءنا بدأ بهذا الأمر. لماذا يا أخوة؟ لأن المرأة هي التي تربي الأجيال، فإذا كانت مربية الأجيال والعياذ بالله على غير الطريقة الصحيحة أدى ذلك إلى تربية فاشلة للأجيال، وأدى ذلك إلى أن هذه الأجيال تترك طريقها. فسبحان الله، من أول الذي فعلوه أعداء الأمة، من أول الذي فعلوه ركزوا على المرأة، فأتوها بقصات الشعر، وأتوها بهذه الملابس التي والعياذ بالله تصف جسدها، وجعلوها يعني جعلوها سافرة، وركزوا عليها من نواحي كثيرة حتى تخرج عن طريق ربها وعن دينها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس فقط الأعداء، وإنما كذلك أذنابهم ومفكريهم الذين هم من بني جلدتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكذلك بالنسبة للنساء بالنسبة للرجال، فاليوم حتى هذا الأمر انتقل إلى الرجال. يا أخوة تصوروا، في بعض بلاد المسلمين يخرج الرجل والعياذ بالله ويتكلم مثل النساء ويلبس مثل النساء ويتمكيج والعياذ بالله مثل النساء. وهذا الرجل لو كان يعني في بين أناس يفهمون لكانوا بصقوا عليه، ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد الناس يصفقون له ويفرحون به، وتجد من النساء من تتمنى فقط أن تلمس جسد هذا الإنسان. هذه المرأة ما تكون، أو هذا الرجل الذي يفعل هذا ما يكون أصلا قد فهم دين الله سبحانه وتعالى. لأن الدنيا إذا كانت في قلوب الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من كانت الدنيا همه ومن كانت الدنيا في قلبه هي المتحكمة، فهذا الإنسان يفقد كل شيء. فنسأل الله السلامة. إذن اتقوا الدنيا. كيف اتقوا الدنيا؟ احذروا الدنيا. كيف احذروها؟ أي أنكم ما تتبعون الهوى، وما تتبعون التلذذ والتمتع والشهوات في هذه الدنيا، لأنه من اتبع الشهوات في هذه الدنيا ضل وأضل، وهو الخاسر يوم القيامة، لأن الشيطان يستغل هذه الدنيا لكي يضل الناس عن طريق ربهم وعن طريق نبيهم. والمرأة تستغل في ذلك، فينتبه الإنسان إلى فتنة النساء ويحذر فتنة النساء، وكذلك يحذر النساء فتنة الرجال. والله تعالى أعلم. Barakallahu fikum, der zweite Hadith im Kapitel von At-Taqwa, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Hadith ist das von Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu alayhi. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Welt ist schön, hat schönen Geschmack und schönes Bild. Allah hat euch zu seinen Treuhändern auf Erden gemacht, so dass er euch beobachten mag, wie ihr euch verhaltet. Hütet euch also vor dem Diesseits und vor Frauenversuchungen. Die erste Zwietracht unter dem Volk Israel entstand wegen der Frauen. Natürlich hier, Barakallahu fikum, für uns ist wichtig, das Wort, hütet euch also vor dem Diesseits und vor Frauenversuchungen. Weil wir über das Thema At-Taqwa sprechen. Ad-Dunya. Ad-Dunya, man übersetzt Ad-Dunya mit Diesseits oder mit Welt. Ad-Dunya ist alles, was sozusagen, was bei dir Genuss vorruft. Das bedeutet, du genießt das. Sei es ein Haus, sei es eine Frau, sei es für eine Frau ein Mann, sei es Geld, sei es Gold und so weiter. Das wird alles, was. Und warum wurde Ad-Dunya so Dunya genannt? Weil Ad-Dunya ist nah. Was bedeutet nah? Das bedeutet, das wird oder nicht. Das bleibt nicht ewig. Das geht zu Ende. Und das Alter von dieser Dunya ist nicht so viel. Deshalb sagt man, weil das nah zum letzten Tag ist, wurde Dunya genannt. Und es gibt eine andere Bedeutung von Dunya, da hat man gesagt von Ad-Dana'a. Ad-Dana'a, das ist die Minderwertigkeit. Das ist minderwertig, das ist gar nicht. Das hat keinen Wert, wertlos. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Ad-Dunya, diesseits ist verflucht. Und alles auch ist verflucht, außer erwähnen Allah und was dazu gehört. Und ein, der nach Wissen sucht und ein, der das Wissen beibringt. Das ist am wichtigsten in Dunya. Das heißt, dass du Allah erwähnst und was dazu gehört, dass du für Allah lebst in dieser Dunya. Dass du deine Religion lernst oder dass du deine Religion anderen beibringst. Das ist am wichtigsten in dieser Dunya. Diese Dunya ist schön, wenn du das anschaust. Und das ist frisch. Frisch. Und das hat schönen Geschmack. Wenn du Dunya im Herzen hast, dann genießt du das. Das heißt, wenn du etwas anschaust von dieser Dunya, schau dir zum Beispiel ein Fluss und die Bäume und Landschaften und sowas, das ist schön. Und wenn du etwas von Früchten von dieser Dunya, von den Bäumen oder von anderen nimmst, dann ist das auch, das schmeckt schön. Du genießt das. Deshalb diese Dunya, diese Diesseits oder diese Welt ist schön, hübsch, frisch und ist geschmacksvoll. Allah hat uns zu Treuhändern in dieser Dunya gemacht, in diesseits gemacht. Der Mensch. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen zu Treuhand in dieser Dunya gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das den Engeln gesagt. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. So Allah hat zu den Engeln gesprochen, ich werde auf dieser Erde ein Treuhänder erschaffen. Und er meinte der Mensch, weil der Mensch das übernommen hat. Aber weil wir hier Treuhänder oder zu Treuhändern gemacht worden sind als Menschen, dann sieht Allah subhanahu wa ta'ala uns und beobachtet uns, was wir aus dieser Dunya machen und was wir in dieser Dunya tun. Fattaku dunya wa attaku nisa. Pass auf, das ist sehr wichtig hier, was der Prophet Muhammad gesagt hat. Er hat gesagt, diese Dunya, wenn du das anschaust, wenn du das anschaust, dann siehst du das hübsch und schon schön. Und wenn du das schmeckst, dann ist das süß. Und das hat guten, schönen, angenehmen Geschmack. Und wenn etwas angenehmen Geschmack hat und schön ist, dann bist du automatisch gebunden an diese Sache, an Dunya. Aber was sollte man tun dann in dieser Dunya? Da sollte man Allah subhanahu wa ta'ala dabei fürchten, indem man barakallahu fikum fattaqud dunya, indem man das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, und indem man das verlässt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und nicht, dass man getäuscht wird in dieser Dunya. Diese Täuschung von Dunya ist viel, aber die Dunya ist gar nicht eigentlich. Wenn wir uns richtig überlegen, dann sehen wir, dass diese Dunya nichts ist. Das ist nur einige Zeit, die wir leben, und dann sterben wir. Aber es gibt ewiges Leben. Das ist das richtige Leben und nicht das Leben in diesseits. Aber man muss diese Dunya, man muss Allah in dieser Dunya fürchten und nicht getäuscht werden von Shaitan, von dem Teufel. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Das wird, lasst euch von dieser Welt oder von diesem Diesseitsleben nicht täuschen. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Und der Täucher soll euch nicht in diesem Zusammenhang täuschen, das wird der Shaitan. Weil der Shaitan, der zeigt uns, der beschmückt uns diese Dunya mehr, als was das ist. Und man denkt, ja, dann schaffe ich viel, aber dann ist man am Ende gar nicht. Das war nur eine klare Täuschung und am Ende erreicht man nicht. Wie der Fata Morgana. Das ist wie Fata Morgana. Wenn man Durst hat in der Wüste und da will man nur trinken, na, da guckt man in Weiten und da sieht man etwas, als ob das Wasser wäre. Und da läuft man, wenn man das erreicht, dann war das kein Wasser. Und das ist auch das Gleiche mit dieser Dunya. Man denkt, die Dunya, ich kann das genießen, ich kann alles bekommen, das ist schön und ich fühle mich wohl. Wegen Dunya meine ich jetzt. Aber da hat man sich selber getäuscht, weil das nicht ist. Deshalb sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten bezüglich der Dunya. Und einer der wichtigsten Themen, die Versuchungen vorrufen in Dunya, diese Sachen, sind die Frauen. Die Frauenversuchung. Und das ist normal. Der Mann, der verlangt nach Frau. Und die Frau auch verlangt nach Mann. Aber natürlich bei den Frauen ist die Versuchung mehr als bei den Männern in diesem Zusammenhang. Das heißt, die Männer, die wollen, die verlangen mehr nach Frauen. Und hier, barakallahu fikum, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nisa. Das bedeutet auch, ihr müsst Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und ihr müsst aufpassen. Hütet euch vor Versuchungen von Frauen. Das heißt, der eigenen Frau und auch den anderen Frauen. Und die Frauen haben ihre Pläne. Und der Shaitan unterstützt das, dass die Männer oder auch die Frauen bezüglich der Beziehung zu dem anderen Geschlecht, dass man in die Versuchungen geht, unterstützt das. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Das wird die erste Zwietracht unter dem Volk Israels entstand wegen der Frauen. Und die Frauen, die haben was getan. Und die Versuchung von Frauen war so groß, dass die Leute in die Irre gegangen sind. In die Irre gegangen sind. Und deshalb sollte man aufpassen. Und sollte man sich überlegen, was bringt uns das Ganze in diesseits. Und natürlich, das ist keine Schlechtmachung. Das bedeutet, das ist kein hier, das ist keine Aussage von unserem Propheten, dass die Frauen schlecht wären. Nein. Eine Frau vielleicht meint das nicht. Aber wenn ein Mann krank ist im Herzen Oder wenn er schwach ist und er sieht eine Frau und wenn die Frau eine Bewegung macht oder wenn die Frau etwas tut, dann kann es schnell laufen, dass dieser Mann in Versuchung von dieser Frau geht. Und das ist wichtig hier, weil wir das erleben. Und wir merken, wie die Gegner des Islam sozusagen dieses Thema in Fokus nehmen. Thema von Frauen. Und die reden über die Frauen. Wieso sollte diese Frau sich bedecken? Warum sollte die Frau das nicht tun? Und warum? Nein, die Frau soll ihre Freiheit bekommen. Die hat doch ihre Freiheit. Wenn die Frau Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und wenn sie sich bedeckt, dann hat sie ihre Freiheit, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Aber wenn sie gezwungen wird, sich zu entblößen, weil sie ein physikalischer Prozess, sage ich jetzt, Bild geworden wird, das physikalische Prozess, für ein Symbol für dieses Prozess geworden wird, dann was hat die Frau noch vom Wert? Die wird nur als Bild, Nacktbild, auf der Straße gehängt. Und wenn sie immer sich entblößt, dann klatschen die Leute für sie und die wollen sie anschauen. Aber ist es die Frau eigentlich? Nein, die Frau in unserer Religion ist geehrt. Die Frau in unserer Religion ist kein Lustobjekt und das ist kein Symbol für das physikalische Prozess, sondern die Frau ist die Mutter und die Frau ist die Schwester und die Ehefrau und die Tochter. Die Frau ist diese Frau, die die Generationen erzieht. Und das ist der Punkt und das ist der Hakenpunkt in diesem Zusammenhang. Weil man weiß, wenn man diese Frau in die Irre führt und wenn man die zerstört und wenn sie von dem Weg abbringt, was eigentlich richtig ist, dann wird man auch die ganze Generation zerstören. Und deshalb gibt es diese Konzentration von den Gegnern des Islam und von den Islam-Antiphoben gegen die Frau. Die wollen, dass unsere Frauen, das wird die muslimischen Frauen, die wollen, dass die muslimischen Frauen ihre Religion verlassen. Die wollen, dass sie ihre Keuschheit verlassen. Sie wollen, dass sie sich entblößen. Und am Ende haben sie keinen Wert mehr. Eine muslimische Frau ist, barakallahu fikum, hochgeschätzt. Hochgeschätzt. Mit ihrer Religion, mit ihrer Praktizierung, mit ihrer Taqwa und mit ihrem Hijab, mit ihrer Bedeckung ist sie hochgeschützt. Aber wenn sie das verlässt, das ist wie eine Frau, die in einem Tempel oben lebt und jeder verlangt nach ihr. Aber wenn sie ihre Tempel verlässt und die kommt zu den Leuten, dann ist sie wie alle anderen Frauen geworden. Die wird nur genutzt und dann weggeworfen. Aber nein, die muslimische Frau, Alhamdulillah, ist anders. Subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, hat uns genau erklärt in diesem Hadith, wie die Lage war. Die Versuchungen der Frauen sollte man sich hüten vor diesen Versuchungen und auch umgekehrt. Die Männer auch sind Versuchungen für Frauen. Deshalb sollten die Männer Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und die sollen auch ihre Religion praktizieren und sie sollen nicht die Leute sein, die den Frauen in die Irre führen, ohne auch, dass sie das meinen, aber trotzdem. Die sollen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und das Thema ist At-Taqwa. Das heißt, wenn eine Frau sich an die religiösen Gebote hält, dann wird sie diese Versuchung stoppen. Aber wenn sie das nicht macht, dann unterstützt sie. Wenn ein Mann sich an die religiösen Geboten hält, dann wird er die Versuchung stoppen. Aber wenn nicht, dann macht er weiter. Aber immerhin werden wir Leute sehen, die in die Versuchungen geraten und die Versuchungen natürlich annehmen, weil sie im Herzen nach Dunya, nach dem diesseitigen Leben verlangen und nicht nach dem Paradies. Weil wenn man nach Paradies verlangt, dann ist man anders. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Schönes Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und übrigens, zur Dunya gehört auch die Frau. Und zum Dunya gehört der Mann. Aber hier, warum speziell von Dunya, hat der Prophet Frauen gesagt? Weil das beweist, dass die Versuchungen von Frauen einen großen Anteil haben, in der Versuchung in dieser Dunya, was wir natürlich erleben. Diese Dunya ist gar nicht, wenn diese Dunya etwas wert bei Allah subhanahu wa ta'ala gewesen wäre, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala keinem Glaubensverweigerer einen Schluck Wasser gegeben. Aber weil diese Dunya gar nicht ist. Und deshalb ist diese Dunya ist wie ein Gefängnis für einen Mu'min. Dass du, du gesperrt, du bist wohl wie gesperrt in dieser Dunya. Weil du nicht alles tun kannst, was du willst. Aber dann bekommt man das Paradies. Freiheit ist Paradies. Aber diese Dunya ist sozusagen ist ein Paradies für einen Glaubensverweigerer. Aber dann gibt es die Hölle. Dann wähle mal, bitte. Willst du ein bisschen genießen und dann in die Hölle? Obwohl das nicht das richtige Genuss ist, der richtige Genuss. Außerdem, oder willst du Geduld zeigen in dieser Dunya und dann am Ende bekommst du das Paradies? Jeder von uns muss für sich selber wählen und entscheiden. Und Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt diejenigen, die das Gute wollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigt. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى هذا دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وعليه وسلم اللهم نحن كلامنا هو حول التقوى وهنا في هذا الدعاء كلمة التقى اللي هي التقوى الهدى هنا بمعنى العلم بارك الله فيكم اللهم إني أسألك الهدى أي أسألك العلم لأنه بالعلم يهتدي الإنسان وبالعلم لا يضل الإنسان كان الإنسان عنده علم ولكن علم صحيح العلم الصحيح لأن بعض الناس يظن أنه عنده علم وهو ما عنده شيء وهذا يسمى الجاهل المركب والجهل المركب هو أن يظن الإنسان أن عنده من العلم ولكن هو ما عنده شيء من العلم فاللهم أن يسألك الهدى الهداية الهداية لا تكون إلا بالعلم والرشاد لا يكون إلا بالعلم وأحد أسباب الضلال من أهم أسباب الضلال هو الجهل وهنا يقصد العلم الصحيح علم القرآن والسنة قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وقل ربي زدني علما زدني تقوى زدني هدى زدني ثباتا على طريق الحق الهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق للحق أما إذا قرن معه ما يدل على التوفيق للحق فإنه يفسر بمعنى العلم يعني إذا أتى الهدى مثلا اللهم إني يسألك الهدى فقط هكذا فيقصد به التوفيق والعلم يعني علمني الخير ووفقني إليه وإذا أتى مقرونا بشيء آخر فيقصد به العلم مثل هنا اللهم أن يسألك الهدى والتقى أي التقوى فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى التقى أي أن يوفقه إلى تقوى الله لأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء سبحانه يعني اجعلني من المتقين المتقي منه هو الذي يعمل بالذي أمره الله سبحانه وتعالى به ويترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه والعفاف العفة عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى والغنى أي الغنى عن الخلق، بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحد سوى إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل. فذلك نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. وطبعا في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الذي يملك هذا هو الله سبحانه وتعالى. لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك كل شيء لما قال اللهم أني أسألك الهدى السلام. حديث نما أين زبسي أين زبسي بارك الله فيكم باي مياء المغابش انتكست سوين زبسي und bei euch, das ist Hadith 71. Ibn Mas'ud, Radwanullahi alayhi, überliefert, dass der Gesandte Allahs zu Allah zu beten pflegte: O Allah, ich bitte dich um Al-Huda, um Rechtleitung, Al-Tuqa, Frömmigkeit, Al-Afaf, da hat man hier gesagt, Tugend, Al-Ghina, Wohlstand. Auf jeden Fall, diese Übersetzung ist nicht so ganz richtig. Ist nicht ganz richtig, Barakallahu fikum. Weil eigentlich Al-Afaf ist Al-Birr. Aber Al-Afaf heißt was anderes. Al-Afaf, das erkläre ich nachher. Und Al-Ghina könnte Wohlstand sein, aber hier wird nicht Wohlstand gemeint, sondern das wird was anderes auch gemeint. Auf jeden Fall, wir werden das erklären. Erstmal Al-Huda. Al-Huda, Barakallahu fikum, das ist die Rechtleitung allgemein. Allgemein. Aber wenn das mit anderen Wörtern zusammenkommt, das bedeutet die Befestigung mit dem Wissen. Das wird der Prophet Muhammad sallam hat Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten: O Allah, ich bitte dich um das Wissen, dass du mir Wissen gibst. Wissen, weil wenn du recht geleitet werden willst, dann brauchst du das richtige Wissen. Und ich sage hier das richtige Wissen, weil es kann sein, dass man Wissen hat, aber dass dieses Wissen falsch ist. Manche Leute denken, dass sie wissen, aber sie wissen gar nicht. Und deshalb diese Art von Wissen nennt man, das ist die komplexe Unwissenheit und komplizierte Unwissenheit. Die komplizierte Unwissenheit und komplexe Unwissenheit ist, dass man denkt, dass man weiß, aber dann, man weiß nicht. Das Wissen, was man hat, ist falsch. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: O Allah, ich bitte dich um Al-Huda, das wird um das Wissen, dieses Wissen, das richtige Wissen, was mich befestigt auf dem Weg der Rechtleitung. Und deshalb brauchen wir Wissen, weil ohne Wissen, das geht nicht. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam braucht Wissen, weil dieses Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und Allah sagt im Koran: وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا, und sprich: O mein Herr, vermehre mein Wissen. Vermehre mein Wissen. Und Allah sagt: وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ihr habt von dem Wissen nur wenig bekommen. Habt vom Wissen nur wenig bekommen. Und Allah sagte dem Propheten: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Das wird, er hat dir das beigebracht, was du nicht gekannt hast, was du nicht gewusst hast. Der hat dir Wissen gegeben, was du nicht gewusst hast. Deshalb sagte er immer: O Allah, schenke mir, gib mir, ich bitte dich um die Rechtleitung, das heißt hier Al-Huda, das ist Wissen, das richtige Wissen, was mich dazu bringt, dass ich befestigt bin auf dem Weg der Rechtleitung. Allahumma nas'aluka Al-Huda. Wat-Tuqa. Al-Tuqa, das wird Taqwa. Taqwa ist, dass man das Schlechte verlässt und das Gute begeht. Deshalb sagt man Frömmigkeit. Fromm ist die Person, die das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, und die das verlässt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist natürlich derjenige, der Taqwa hat, weil er das Gute tut und das Schlechte verlässt. Aber die sagt, oh Allah, gib mir Tuqa. Das heißt, befestige mich auf dem Weg der Frömmigkeit, dass ich immer das Gute tue und das Schlechte verlasse. Und das kann man auch anders verstehen, indem man sagt, der Prophet wollte sein Taqwa vermehren, verstärken. Also das Starke stärken, dass das Starke wird. Und der bringt uns dieses Bittgebet. Damit wir das benutzen in unseren Gebeten, damit wir das sagen auch. Allahumma inni as'aluka al-huda wa-t-tuqa wa-l-afaf. Al-afaf, das kommt von affa. Affa bedeutet, dass man etwas verlässt, weil man ein richtiges Herzen hat. Das bedeutet, man verlässt das Schlechte. Und man ist weit vom Schlechten, von den schlechten Eigenschaften und von den schlechten Taten. Das ist Al-Afaf. Da hat man gesagt, hier Tugend. Tugend ist, das Gute zu tun. Das Gute, das kommt von Al-Birr. Das ist auch okay, aber Al-Afaf ist anders. Al-Afaf, barakallahu fikum, ist, dass man, was die anderen haben, nicht anschaut. Und dass man weit vom Schlechten bleibt. Al-Iffatu an kulli haram. Das heißt, man begeht nicht Schlechtes und man tut nicht Schlechtes. Wal-Ghina, Al-Ghina bedeutet allgemein Wohlstand. Wohlstand allgemein, das wird reich. Al-Ghina bedeutet reich sein, Wohlstand haben. Und hier Al-Ghina ist was anderes. Al-Ghina bedeutet hier, dass man von den Leuten nicht verlangt, weil man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Weil man stolz ist mit dem Glauben, was man hat, dann verlangt man von den Leuten nicht, sondern vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und man ist arm. Man weiß, wir sind arm, wenn wir an Allah subhanahu wa ta'ala denken. Und deshalb verlangen wir von ihm. Aber von den Leuten, wir sind reich mit dem Iman, mit dem Glauben, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Und wenn man von den Leuten nicht mehr verlangt und die Leute nicht beneidet, dann hat man ein schönes, gutes Herz. Und da ist man auch stolz mit seinem Glauben. Und deshalb, barakallahu fikum, man sagt immer, O Allah, lass uns von dir verlangen und nicht von den Menschen. Das heißt, dass ich Allah brauche, ist es in Ordnung, weil wir sowieso Allah brauchen. Aber dass wir die Menschen brauchen und von Menschen verlangen, das heißt, barakallahu fikum, wir müssen immer, wenn du immer von Menschen verlangst oder von den Leuten und wo du brauchst von ihnen etwas, dann ist das, dein Stolz ist weniger. Dein Stolz ist weniger. Deine Ehre ist anders. Aber wenn du nur von Allah verlangst und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraust und du fürchtest Allah subhanahu wa ta'ala und du bekommst von ihm die Rechtleitung und du bist befestigt auf dem richtigen Weg, dann hast du starken Glauben und dann hast du schönes Leben, weil dein Leben mit deinem Schöpfer verbunden ist und nicht mit den Leuten und du bist frei in diesem Leben. Und das ist wichtig zu verstehen, barakallahu fikum. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dieses Bittgebet gesagt. Das wird er kann, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kann für uns nicht tun, sondern das ist alles in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Allah entscheidet subhanahu wa ta'ala und nicht der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Bittgebet uns erklärt, damit wir auch das benutzen. Allahumma inni as'aluka al-huda wa-t-tuqa wa-l-afafa wa-l-ghina. Und das ist am schönsten wirklich, wenn man die letzte Eigenschaft hat. Das ist von Istighna an den Nas. Ich brauche nicht die Leute, ich brauche Allah. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Es gibt Armen Leute, Aber die fragen nicht die Leute. Also sie verlangen nicht von den anderen. Und derjenige, der sie nicht kennt, derjenige, der sie nicht kennt, derjenige, der sie nicht kennt, der denkt, sie wären reiche Leute. Aber sie sind eigentlich arm. Aber sie vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und sie verlangen nicht von den anderen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي بالتقوى من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى اليمين هو الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته ولا يجوز الحلف بغير الله لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بأحد من الخلق ولا بالكعبة ولا بالأبي ولا بالقبر ولا بالشيخ ولا بشيء آخر ولا شيء من حلف من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلف يا أما حلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته أو اسكت أو اسكت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك بالنبي بالكعبة برأس أمي برأس أبي بقبر أبي بقبر جدي بالشيخ بشرفي بالأمانة هذا كله من الكفر والشرك والعياذ بالله ومن حلف بغير الله فهو آثم ومن حلف بغير الله فكفارته أن يقول لا إله إلا الله ولا يكثر الإنسان من الحلف ممكن شوي والله بالله لقول تعالى واحفظوا أيمانكم قال واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله سبحانه وتعالى وإذا حلف يقول والله إن شاء الله حتى يعني يستثمر أما اليمين التي توجب الكفارة كفارة الحلف هي على شيء مستقبل أما على شيء ماضي ما توجب الكفارة شو معنى هذا مثلا والله لأفعلن كذا وكذا وكذا في المستقبل فمن حلف وعقد الحلف بقلبه فإن لم يؤدي فعليه كفارة وهنا بارك الله فيكم قال رسول الله من حلف على يمين ثم رأى أتقى منها لله يعني فرأى غيرها خيرا منها ماذا يفعل فليكفر عن يمينه ما هي كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد هذا يفعل صيام ثلاثة أيام هنا قال فليأتي التقوى شو معنى التقوى هنا يعني الأمر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فما قال مثلا والله لأتصدقن بمثلا بمئة دينار ثم رأى خير منها من هذه الصدقة التي قال يكفر ويأتي بالأفضل ويقول والله لا أفعل مثلا أصوم سنة كاملة يعني ما استطيع تصوم سنة كاملة فيكفر عن يمينه ويأتي بالتقوى يأتي بالشيء الأفضل بارك الله فيكم. بس نيكس هنا يعني هنا هي مسألة التقوى، أنه أتقى منها، أفضل منها، أتقى منها لله، يعني ترضي الله أكثر من اليمين التي حلف عليها، فليأتي بالتقوى. إنسان قال والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، لا أفعل كذا، فإذا فعله عليه الكفارة. طب رأى أنه هذا الذي قاله مو جيد، فيكفر ويأتي بالذي هو أتقى. والله تعالى، الله تعالى على وعلى. بارك الله فيكم. بس حديث نما 72 بأويش. أبو طريف عدي بن حاتم الطائي sagte, ich hörte den Gesandten Allah sagen, wenn jemand sich verpflichtet, etwas zu tun, das wird schwört, etwas zu tun, und dann etwas entdeckt, was Allah wohl gefälliger ist, dann sollte er das Bessere davon tun. Und der sagte, فَلْيَأْتِي بِالتَّقْوَى, der soll das Wohlgefällige tun, das wird etwas besser ist. Al-Halif, das wird hier, das geht bei Schwören bei Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, wenn jemand bei Allah schwört, etwas zu tun, oder bei Allah ein Yamin, ein Eid schwört, und dann etwas Besseres entdeckt, was Allah wohlgefälliger ist, als was man geschwört hat, dann sollte man At-Taqwa, das bedeutet das Wohlgefälligere bei Allah subhanahu wa ta'ala bringen oder tun. Das weiß ein Muslim. Erstmal, was ist Al-Yamin und was ist Al-Halif? Al-Yamin wurde Al-Yamin genannt, weil das mit Schwören ist. Und da hat man gesagt Al-Yamin, weil man sozusagen man hat damals seine rechte Hand mit der rechten Hand gezeigt. Wenn man etwas schwört bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann muss man das bringen, dann muss man das tun. Aber erstmal etwas wichtig ist, man darf nur bei Allah subhanahu wa ta'ala schwören. Oder bei seinen Eigenschaften oder bei seinen Namen. Du kannst nicht zum Beispiel bei deiner Ehre schwören oder bei einem Grab oder bei Al-Kaaba oder beim Propheten. Das darf man nicht. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer ein Eid ablegen möchte oder schwören will, der soll das bei Allah schwören oder schweigen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala schwört, hat Kufr oder Schirk begangen. So diese Leute, die sagen dir, wie Sharafi, bei meiner Ehre, oder bei Grab von meinem Vater, oder bei meinem Sohn, oder bei meinem Großvater, oder beim Propheten, oder bei Al-Kaaba, alles darf man nicht. Und wenn man geschworen hat, bei etwas anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala, sollte man La ilaha illallah sagen, als Kaffara, als Sühne. Und man darf auch nicht viel schwören. Man darf nicht viel schwören. Und hier wird damit gemeint, was in Zukunft ist. Dass man sagt, ja, bei Allah schwöre ich, dass ich später das und das und das tue. Was man schon getan hat, das hat damit nichts zu tun. Aber was in die Zukunft kommen wird. Und hier, das Hadith heißt, wenn jemand etwas schwört, das heißt, man hat ein Eid, man hat bei Allah subhanahu wa ta'ala geschworen, und da sieht man etwas anderes, was besser ist, was wohlgefälliger bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann sollte man eine Sühne für das erste Eid bringen und das Wohlgefälligere, was mit Ehrfurcht Allah subhanahu wa ta'ala verbunden ist, bringen. Was heißt das? Jemand hat etwas geschworen. Eid bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber man merkt, man hat falsch gemacht. Man hat etwas falsch gemacht. Oder man kann das nicht bringen. Oder es gibt etwas Besseres als das, was man gesagt hat. Dann gibt man eine Sühne für das erste Eid. Was ist die Sühne für ein Eid? Allah hat das im Koran fest herabgesandt. فَكَفَّارَتُهُ Die Sühne für ein Eid ist, wenn man das nicht macht, 10 Armen speisen oder begleiten, das wird Kleidung geben, bekleiden, oder einen Sklaven befreien. Wenn man das nicht kann, von diesen drei, dann fastet man 3 Tage. Fastet man 3 Tage. Eine Person sagt, bei Allah, ich werde mit diesem Mann nicht mehr reden. Bei Allah, ich werde mit diesem Mann nicht mehr reden. Aber der ist Muslim. Und du kannst nicht sagen, angenommen, du hast gedacht, dass diese Person eine Sünde begangen hat, aber dann hast du gesehen, dass der Person keine Sünde begangen hat. Du warst falsch. Was ist hier, was wohlgefälliger für Allah subhanahu wa ta'ala ist? Dass du dein Eid, dass du eine Sühne für dein Eid machst und dass du mit der Person redest. Oder eine Person sagt, bei Allah, ich werde mit meiner Mutter nicht mehr sprechen, obwohl die Mutter gar nicht getan hat. Oder der Vater gar nicht getan hat. Ja, was ist wohlgefälliger bei Allah? Was ist von At-Taqwa? Was ist von Ehrfurcht Allah subhanahu wa ta'ala? Dass du Sühne für dein Eid machst und dass du mit ihnen sprichst. Und das ist hier in diesem Hadith, Barakallahu fikum, gemacht. والحديث الأخير في هذا الباب الحديث الأخير في هذا الباب عن أبي أمامة صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قسمين، خطب عارضة وخطب راتبة. الخطب الراتبة مثل خطبة العيد، خطبة الجمعة إلى غير ذلك، دائما لما يأتي الأمر يخطب. وخطب عارضة يصير شيء، يحدث شيء، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب الناس. حجة الوداع، حجة الوداع بارك الله فيكم، خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وخطب يوم النحر ووعظ الناس وذكرهم. خطب يوم عرفة، خطب يوم النحر، وخطب خطبة ثالثة كانت بعد رمي الجمرات. خطب هناك الناس وعلمهم أمور الحج وقال لهم فسألوا واحد فعلت كذا قالوا افعل ولا حرج افعل ولا حرج. ففي هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم. قلنا التقوى ما معناها؟ العمل بما أمر الله والابتعاد عن ما نهى الله، وهذا يشمل كل الدين الآن. فيكفي أن تقال هذه الكلمة أصلا للمسلم، اتق الله، يعني افعل ما أمرك الله وابتعد عما نهاك الله سبحانه. وصلوا خمسكم، الصلوات الخمس. صوموا شهركم، أي شهر رمضان. أدوا زكاة أموالكم، أي اعطوها مستحقيها ولا تبخلوا بها. وأطيعوا أمراءكم، أي من جعلهم الله أمراء عليكم، وهذا يشمل أمراء المناطق والبلدان والدولة وإلى غير ذلك، ويشمل كذلك من جعله الله واليا لأمر المسلمين أو وليا لأمر المسلمين. كل من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرا للمسلمين يشمله هذا الحديث: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر هي من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها في طاعة الأمير وطاعة ولي الأمر خير للأمة جميعا. وما حصل الذي حصل في أمة المسلمين إلا بعد خروجهم عن ولاة أمورهم وعدم طاعة الأمير. طاعة الأمير أوجب حتى ولو أخطأ، حتى لو أخطأ طاعة الأمير فيها خير أن له ما يطاع ويخرج عليه فتحدث الفتنة في الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد أسود رأسه زبيبة. عندهم عبد أسود كانوا في زمانهم بارك الله فيكم، ولكن تسمع وتطيع الأصل، لأن الله أمر بهذا. ولكن للأسف دخلت على المسلمين هذه الدواخل فجعلتهم يبتعدوا عن دينهم. طب هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخلوا جنة ربكم. طب وين لا إله إلا الله، وين محمد رسول الله؟ كلها موجودة في اتقوا الله. الصلوات الخمس وين صلاة الجمعة؟ هنا في التقوى، اتقوا ربكم في فعل المأمور والابتعاد عن المحظور. وبارك الله فيكم، الصلوات الخمس صوم رمضان الأصل أن يكون مسلم، هذا بالنسبة له طبيعي، ولكن وصلنا إلى زمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صار تدعو الناس إلى أمر يجب أن يكون عندهم، يعني يجب أن يكون عندهم شيء مسلم أن المسلم يصلي ويصوم ويزكي، هذا شيء نرده كثير. ولكن نحن في زمان أصبح ما في. فنسأل الله السلام، تدخلوا جنة ربكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة. وطاعة ولي الأمر تكون حتى في الأمور الغير شرعية. كيف المعنى في الغير شرعية؟ يعني في أمور الدنيا، لما ولي الأمر يقول افعل هذا أو افعل هذا تطيع، يعني في الأمور اللي ما علاقة في الشرع، ليست صلاة وصيام وكذا، أمور دنيا. ولكن بعض الجهال يقول لا، ليش أطيع؟ لأن الله أمرك بهذا. طاعته في الأمور الشرعية شيء واضح، لأنه طاعة لله والرسول. فالأمور أمور الدنيا حتى يطاع. فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. Das letzte Hadith in diesem Kapitel. Das letzte Hadith in diesem Kapitel. أبو أمامة صدي ابن عجلان الباهلي. صدي ابن عجلان الباهلي berichtet, dass er den Gesandten Allahs in der Predigt auf der letzten Pilgerfahrt sagen hörte: Fürchtet Allah, verrichtet eure fünf täglichen Gebete, fastet euren Monat, zahlt die Zakat vom Vermögen und gehorcht euren gerechten Herrschern. So dürft und gehorcht euren Herrschern, so dürft ihr ins Paradies eures Herrn eintreten. Das hat es jetzt bei At-Tirmidhi. Übrigens, Gerechten steht nicht im arabischen Text. Hier Gerechten, das ist von dem Übersetzer. Was im arabischen Text ist, ist was, das ist wa'ati'u umara'akum. Das wird und gehorcht euren Herrschern. Umara'akum hier bedeutet nicht nur Herrscher. Das wird diejenigen, die eure Sache in euren Händen haben. Die Verantwortlichen. Das ist eher bedeutet hier die Verantwortlichen. Und gehorcht euren Verantwortlichen. Sollte man vielleicht übersetzen. Auf jeden Fall. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verschiedene Reden gehalten. Es gab Reden, die waren mit der Zeit verbunden, wie zum Beispiel Freitagsrede. Jeden Freitag hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Rede gehalten. Festrede, Festgebetrede. Zu jedem Fest hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Rede gehalten. Und es gab Reden, das bedeutet Ansprache vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die waren nicht immer, sondern das war bedingt mit einem Geschehnis, was passiert. Passiert etwas, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hält eine Rede, damit die Leute das verstehen. Aber diese Rede war Yom Arafa. Das bedeutet, das war am Tag von Arafa. Und das ist am Tag von der. Das war die Abschiedspredigt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sagt, er hat zu den Leuten gesprochen und er sagt: O ihr Leute, fürchtet euren Herrn. Und unter Fürchten Allahs kann man die ganze Religion verstehen. Das heißt, Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet, dass man La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt, dass man das Gebet verrichtet, dass die Zakat entrichtet, im Monat Ramadan fastet, dass man pilgert, wenn man imstande ist, dass man das Gute sagt, dass man nicht lügt, dass man nicht betrügt, dass man versucht, anderen zu helfen. Sowas. Alles. Unter Taqwa versteht man alles. Die ganze Religion. Weil Taqwa bedeutet, das Gute, das Richtige zu verwirklichen, zu praktizieren und das Schlechte zu meiden. Deshalb dieses Wort allein sollte für einen Moslem Maßstab im Leben sein. Taqillah, das bedeutet, tu das Richtige und verlass das Schlechte. In allen Themen der Religion und was mit der Religion verbunden ist, auch im Leben, dass man nichts Schlechtes macht. Wasallu khamsakum, betet eure fünf täglichen Gebete. Wasum musharakum, fastet in Ramadan. Addu zakat amwalikum, entrichtet Zakat von euren Geldern oder Vermögen. Wa ati'u umara'akum, und gehorcht euren Verantwortlichen oder Führern oder Herrschern. Allah sagt im Koran, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ul-Aminikum. Das wird fürchtet, gehorcht Allah, gehorcht dem Propheten und denjenigen, die eure Sache in ihren Händen haben. Das bedeutet, die Verantwortlichen, die Führer, die Herrscher, solange diese Leute sozusagen Muslime sind und die verlangen nicht, was gegen die Religion Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das heißt auch in Dunya, nicht nur in der Sachen der Religion, weil in der Sachen der Religion ist sowieso. Weil ein Gelehrter oder ein Führer oder ein Imam und so, der darf nicht etwas sagen, was gegen die Religion ist. Aber auch in anderen Sachen, was mit der Religion nichts zu tun hat, muss man Gehorsamkeit leisten. Und muss man gehorchen. Und unser Problem in der Nation hat diesen Grund. Ein Grund dieser Lage, dass wir Muslime so leben, ist, dass manche Muslime damals ihren Herrschern, die muslimischen Herrschern, nicht gehorcht haben und da gab es die Fitna, da gab es die Spaltung und da gab es eine Gruppe gegen die anderen und dann hat das sich ausgedehnt und verbreitet und schaut mal unsere Lage heutzutage. So, diese Sache, dass man den Herrschern gehorcht, bringt Einigkeit und vereint die Muslime. Wenn auch der Herrscher etwas schlecht hat oder falsche Sachen hat. Aber viele Menschen verstehen das nicht. Der Herrscher ist auch ein Mensch und er macht auch Fehler, wie alle anderen Menschen. Und keiner ist fehlerfrei. Aber solange diese Person Muslim ist und solange diese Person zugibt, wenn er auch Fehler macht, und solange die Muslime ihm Nasiha geben, dann wird man ihn eines Tages auf dem richtigen oder zur richtigen Bahn zurückbringen. Aber wenn man gegen ihn kämpft und wenn man schlecht von ihm redet, dann wird er stolzmäßig dagegen sein. Und deshalb haben wir diese Probleme in den muslimischen Ländern. Und wir wissen ja durch die Geschichte auch, was hat das gebracht. Barakallahu fikum, der Prophet hat das extra hier gesagt, damit wir aufpassen, weil der Sultan, das ist wie ein Schutz vor der Hölle. Der Herrscher ist Schutz vor der Hölle für die Muslime. Wenn er gut ist und er führt die Leute zum Guten, dann wird alles gut. Aber wenn er schlecht ist und er will schlecht ist, dann werden die Leute auch schlecht machen. Aber die Gläubigen, wenn auch der Führer oder der Herrscher schlecht ist, die versuchen, das zu machen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gesagt hat. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tut, was Allah euch befohlen hat bezüglich diesen Herrschern und zeigt Geduld, wenn sie euch Unrecht behandeln. Aber wo bleibt diese zeigen Geduld? Dieses Wort vom Propheten zeigt Geduld. Wenn jeder nach seinem Kopf macht und nach seinem Gelust macht. Und deshalb, man sieht heute, wenn 5 Muslime zusammenkommen, dann sind 4. Jeder will Herrscher werden und eine Person sagt, kein Problem. Ja, wie werden wir das machen? Wenn 5 Leute, 4 davon, alle wollen führen und alle wollen entscheiden. Wie wird die Sache sein dann? Wie wird das? Wo ist die Ordnung dann? Deshalb sollte man aufpassen, Barakallahu fikum. Und sollte man Allah subhanahu wa ta'ala dabei fürchten. Aber la hawla wa la quwwata illa billah. Wenn man unwissend ist in der Religion, dann wird man viele Sachen tun mit Unwissenheit und da macht man schlimmer. Man vielleicht hat gute Absicht, aber man macht schlimmer. Unwissenheit ist am schlimmsten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة اموالكم واطيعوا امرائكم. Das heißt, wenn ihr Allah fürchtet, wenn ihr das Gebet verrichtet, wenn ihr fastet und wenn ihr Zakat entrichtet und wenn ihr Gehorsamkeit leistet bezüglich euren Herrschern und Führern und den Verantwortlichen, تدخلوا جنة ربكم. Ihr werdet dann das Paradies betreten und ins Paradies kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. مجا الله سبحانه وتعالى أنس الباراديس بنيت والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما so met بارك الله فيكم haben wir auch das 6. Kapitel von رياض الصالحين so Ende geführt. Das nächste Mal inshallah werden wir das nächste Mal haben wir keinen Unterricht. Nächsten Montag ist Eid, dann geben wir euch frei. Montag ist Eid, ist Festtag, deshalb frei, Unterricht, frei Abend. Das wird übernächste Woche, inshallah, dann Montag machen, fangen wir mit Al-Yaqin wa Tawakkul. Al-Yaqin wa Tawakkul, Gewissheit und das Gottvertrauen. Das werden wir, inshallah, das nächste Mal anfangen. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Wenn man Fragen zum Unterricht hat, zum Unterricht, nur zum Unterricht, was wir gesagt haben, unser Thema ist das Thema von At-Taqwa, dann bitte schön, auch die Brüder und Schwestern im Internet. Sie können mir die Fragen, oder es gibt Admin, Entschuldigung, an die Admin schicken, Barakallahu fikum, an die Admin schicken. Tab, tfadal. Ich habe eine Frage in der Dunya und da. Ja? الفرق بين الدنيا والدهر. الدهر هو السنة أو الوقت. يقول تعالى لا تسبوا الدهر أنا الدهر أقلب الليل والنهار. النهار كيف أشاء. فالدهر هو فليست الدهر إنما الدنيا في الحياة الدنيا والدنيا معناها الأمور التي في هذه الحياة. كل شيء في هذه الحياة. هو من الدنيا، من الأطفال والنساء والأولاد والدور والقصور وكذا، الأمر الذي عندك. الوقت المناسب للدنيا. بل فوقت الحياة الدنيا هو ينتهي إذا قامت الساعة وتبدأ حياة جديدة. وقت الإنسان في الدنيا، في هذه الدنيا أولا، ينتهي إلى حياة أخرى. الحياة الدنيا تنتهي بالموت وتبدأ حياة البرزخ. هذا يعتبره أهل العلم كله من الدنيا، من وقت الدنيا إلى يوم القيامة. لما يصير يوم القيامة خلاص الدنيا خلاص صار شيء جديد، ولما يدخل الناس في الجنة ويدخل النار خلاص صاروا في الحياة الأبدية الباقية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة. يبغوا جزاك بس دي وانت شيء زيشن الدهر، بس دي وانت شيء زيشن الدهر und zwischen Dunya. Dunya ist alles, was sozusagen zu diesem Leben gehört. Es gibt drei Arten von Leben. Dieses Leben, diese Dunya-Leben, dieses Leben, und dann gibt es Barzach-Leben, Hayat al-Barzach, das ist Spalt zwischen zwei Leben, und dann ewiges Leben oder Jenseitsleben, und das ist entweder Paradies oder Hölle. Das sind die drei Arten. Die Zeit, Ad-Dahr ist die Zeit. Und die Zeit von Dunya ist bestimmt. Und wenn dann die Leute ins Paradies kommen und die anderen in die Hölle und diese bleiben ewig, diese bleiben ewig, dann ist die Zeit sozusagen, dann ist das das jenseitige Leben. Wallahu ta'ala alam. Wenn jemand ohne zu schwören in seinen Gedanken zu Allah sagt, ja Allah, wenn du mir das und das gibst, dann mache ich nicht mehr diese und diese Sünde. Und dann macht man die Sünde trotzdem. Muss er dann die Kafara machen? Und kann man auch die Kafara bei den Pennern machen? Es kann sein, dass die Penner schlecht sind und Alkohol trinken. Weil es fällt mir schwer, in Deutschland einen armen Muslim zu finden. Weil ich weiß nicht, wann ein Muslim arm ist. Und muss man auch die Kafara machen, obwohl man nicht genau wusste, dass man die Kafara bezahlen muss, wenn man den Eid bricht. Wenn man Barakallahu fikum nur in Gedanken sowas gehabt hat, dann hat man gar nicht. Schwören ist nicht Gelübde. Verpflichten ist anders als Schwören. Und Schwören mit Verpflichten ist anders als nur Verpflichten und ist anders als nur Schwören. Schwören ist, du sagst, bei Allah, ich werde das und das tun. Wenn du das nur gedanklich, das du im Herzen hast, dann zählt das nicht, kein Problem. Und Kafara an Pennern zu geben, dann nicht, nein. Dann nicht. Du kannst das woanders spenden, damit man 10 Armen speist. Bei armen Leuten, es gibt Tausenden, Millionen von armen Leuten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, weil wir ein bisschen heute über Kafara gesprochen haben für ein Eid. Kafara ist nicht bezahlen, sondern man kann das Geld geben, aber man muss den Leuten speisen. Ist besser. Weil du kannst jemandem Geld geben, der kauft damit Zigaretten oder der kauft damit etwas Schlechtes. Nein, gib Essen. Gib Essen. Wenn jemand zu dir kommt, vor ein paar Tagen waren wir im Zentrum, dann kam ein Mann, der sagt, ich habe nichts zum Essen, ich brauche Essen. Ich brauche Essen, ich brauche etwas zu trinken, ich habe seit Tagen nicht getrunken, gib mir 1 Euro. Ich habe gesagt, nein, 1 Euro bekommst du nicht. Aber willst du was essen oder was trinken? Okay. Ich habe einen Bruder mit ihm geschickt, der hat ihm etwas zum Trinken gekauft. Der hat ihm das aufgemacht gegeben, nicht, dass er zurückgibt. Okay, dann. Ja, okay, willst du trinken, geben wir dir zu trinken. Willst du essen, geben wir dir zu essen. Aber, dass du Geld nimmst, nein. Es kann sein, dass er Geld nimmt und dann kauft er damit Bier oder damit er sowas. Man kann auch den Pennern Essen geben, kein Problem. Und du bekommst inshallah dafür Ajr. Nein. Ich habe noch eine Frage zu dem Schwören. Wenn ich weiß, ein Kuffar, dieser Kuffar lügt, Und ich möchte aber wissen, ob er die Wahrheit sagt. Und ich sage zu ihm, schwöre mir bei deinem Leben, dass das stimmt. Wie ist das da? Habe ich da auch was falsch gemacht? Oder? Kann man einem Nicht-Muslim sagen, ich schwöre bei zum Beispiel bei deinem Leben oder ich schwöre bei das oder bei das, du darfst das nicht. Weil du von ihm hier etwas verlangst, was gegen deine Religion ist. Und du sollst mit den Leuten verhalten nach deinem Maßstab, nicht nach ihrem. Das wird, wenn jemand sagt, ja, Buddha ist mein Gott. Oder zum Beispiel Jesus, sagst ihm, ich schwöre bei Jesus. Nein, nein, das geht nicht. Wie die Schia zum Beispiel. Die Schia, wenn sie sagen, bei der Rippe von Az-Zahra, ist bei ihnen wichtiger als bei Allah. Bei Rippe von Az-Zahra ist bei ihnen, das ist das Größte. Wallah, ich habe das erlebt auch. Eine Person hat gesagt, Wallah, ich habe das nicht gemacht und sowas. Man hat ihm gesagt, ich schwöre bei deinem Sheikh. Der hat gesagt, nein. Pass auf, beim Sheikh zu schwören, das ist gefährlich. Bei Allah lügen, 10-mal. Aber beim Sheikh ist gefährlich. Möge Allah uns bewahren. Nein, da sollte man den Leuten, wenn sie bei Allah schwören, okay, aber alles andere nicht. Ich weiß, dass es schwer ist, ja, natürlich, ich meine, wenn du weißt, dass die Person lügt. Aber der Lügner, der wird 1000-mal schwören. Mit Schwören wirst du nicht erreichen bei einem Lügner. Etwas, auch noch etwas, weil die Leute das verstehen. Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagt, al-Bayyinatu ala al-Mudda'i al-Bayyinatu ala al-Mudda'i wal-Imam al-Munkar. Was meint al-Bayyina ala al-Mudda'i wal-Imam al-Munkar? ليس المعنى انه اذا اتينا بشهود على انسان هو حلف معناته خلاص سقط الشهود. لا يا اخوة. إنما إذا إذا إذا أتيت بشهود صار عندك بينة. لو حلف 1000 مرة خلاص صار عندك بينة أنت. إنما إذا أنت اتهمت إنسان قلت هذا فعل كذا ما عندك شهود ولا عندك شيء يثبت هذا الكلام فيطلب منه الحلف. فإذا حلف خلاص صار قال والله ما عملت. القاضي يأخذ كلامه. أما والله أنت عندك 5 شهود عليه. قال والله القاضي يقول له قول يوم القيامة والله روح هاي 5 شهود عليك يلا. الناس ما تفهم. Aufpassen, es gibt auch in unserer Religion eine Regel. Viele Leute verstehen das nicht. Der Prophet Muhammad SAW sagte, البينة على المدعي. Derjenige, der etwas behauptet, muss einen klaren Beweis bringen. Muss den Beweis, den Beleg, das Argument bringen. وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. Und schwören ist Pflicht für denjenigen, der das sozusagen ablehnt oder bestreitet. Was bedeutet das? Manche verstehen dieses Hadith falsch. Die verstehen das, wenn du klaren Beweis bringst und die andere sagt, nein, bei Allah habe ich das nicht gemacht, dann ist das vorbei. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so gemein. Das heißt, wenn du 2 Leute bringst und die bezeugen, dass diese Person etwas getan hat, wenn er auch 1000-mal schwört, dann hast du recht. Dann hast du recht. Aber angenommen, du sagst, du behauptest, diese Person hat mein Geld genommen. Wir sagen dir, hol mal Beweis. Sagst, das war nur er und ich. Dann sagt er, bei Allah habe ich von ihm nichts genommen. Der lügt vielleicht. Als Richter, ich gebe ihm Recht. Weil du keinen Beweis hast. Obwohl du im Recht bist. Obwohl du im Rechten bist. Aber so ist das. Du hast keinen Beweis. Aber wenn du Beweis hast, wenn er 1000-mal schwört, dann hast du Recht. Was ist, wenn er geschwört hat bei Allah, dass er nicht gemacht hat und das Wort auch gelogen? Das ist eine gute Frage dann. Was ist, wenn er schwört und er hat gelogen? Der wird in die Hölle kommen, wal-iyadu billah. Der hat sich in die Hölle einsenken lassen. Ist er selber. Weil dies heißt Al-Yamin Al-Ghamus. Warum Al-Ghamus? Man hat gesagt, diese Eid heißt der Eid der der die Person in die Hölle einsinken lässt. Ja, wenn er mit der Hölle zufrieden ist, dann soll er schwören. Aber bei Allah geht nichts weg, weißt du? Der wird die Strafe auch im Leben bekommen. يعني الذي يحلف كذبا يحلف كذبا وعلم أنه كاذب فهذا يغمس نفسه في نار جهنم لذلك سميت هذه اليمين اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ميغا الله سبحانه وتعالى von mir und von euch annehmen. Unser Unterricht fängt 18 Uhr an. Heute haben wir Viertelstunde am Anfang nichts gemacht. Deshalb barakallahu fikum bis morgen. Barakallahu fikum jazakumullah khair. Möge Allah subhanahu wa ta'ala schützen. Und so haben wir das sechste Kapitel auch von Riyad al-Salihin zu Ende gebracht. Inshallah morgen bi'idni ta'ala. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und morgen machen wir weiter mit Subul Salam. Wir machen Salat al-Istisqa. Machen Salat al-Istisqa. Morgen reden wir, barakallahu fikum, weiter von Subul al-Salam über Salat al-Istisqa. Barakallahu fikum, jazakumullah khairun. Ob ich später komme, Allahu alam. Allahu alam. Ich denke aber nicht. Ich denke nicht, dass ich komme. Auf jeden Fall in einer Stunde. Wenn ich komme, dann komme ich. Wenn nicht, dann weißt du. Barakallahu fikum, jazakumullah khairun. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته